Erst im dritten Jahr von König Cyrus sah Daniel eine Vision. Daniel wurde auch Belzazar genannt. Die Vision war wahr. Sie handelte von einer schweren Zeit. Zweiter Ich, Daniel, war 3 Wochen lang sehr traurig. Dritter Ich aß kein gutes Essen. Ich aß kein Fleisch und trank keinen Wein. Ich benutzte kein Öl für meine Haut. Vierter Am 24. Tag des 1. Monats war ich am Fluss Tigris. Fünfter Ich sah nach oben. Da stand ein Mann in Kleidung aus Leinen. Er trug einen Gürtel aus Gold. Sechstes Sein Körper glänzte. Sein Gesicht war hell wie ein Blitz. Seine Augen leuchteten wie Feuer. Seine Stimme war sehr laut. Siebter Nur ich sah diesen Mann. Die anderen Männer sahen nichts. Sie bekamen Angst und liefen weg. Achter Ich blieb allein zurück. Ich sah die Vision und verlor meine Kraft. Mein Gesicht wurde ganz blass. Neunter Ich hörte seine Stimme. Dann fiel ich mit dem Gesicht auf den Boden. Zehnter Eine Hand berührte mich. Sie half mir auf meine Knie und Hände. Elfter Der Mann sagte, Daniel, Gott liebt dich. Steh auf. Gott hat mich zu dir geschickt. Ich stand zitternd auf. Zwölfter Er sagte, hab keine Angst. Gott hat deine Worte gehört. Du warst demütig vor Gott. Deshalb bin ich hier. 13. Der Engel von Persien hielt mich 3 Wochen lang auf. Dann half mir Michael. Er ist ein wichtiger Engel. 14. Ich erkläre dir jetzt die Zukunft. Die Vision ist für eine spätere Zeit wichtig. 15. Ich sah auf den Boden. Ich konnte nicht mehr sprechen. 16. Jemand berührte meine Lippen. Er sah aus wie ein Mensch. Ich sagte, mein Herr, ich habe keine Kraft mehr. 17. Ich bin nur ein Diener. Wie kann ich mit dir sprechen? Ich bekomme keine Luft mehr. 18. Der Mann berührte mich noch einmal. Er machte mich wieder stark. 19. Er sagte, hab keine Angst. Sei stark. Da fühlte ich mich besser. Ich sagte, sprich weiter, mein Herr. 20. Er sagte, ich muss zurück. Ich kämpfe gegen den Engel von Persien. Danach kommt der Engel von Griechenland. 21. Ich zeige dir, was im Buch der Wahrheit steht. Nur Michael hilft mir beim Kampf.